Das Thema heute soll das sein, was von den einschlägigen Ländern als neue NATO zum Teil fertig beschlossen, zum Teil in Auftrag gegeben ist und was neulich in Berlin öffentlich vorgestellt wurde. Die NATO-Staaten haben da neulich in Berlin eine interessante Veranstaltung abgezogen. Sie haben die Erneuerung ihres Bündnisses regelrecht gefeiert. Da gab es kein Wort davon, dass eine gewaltige Kriegsmaschinerie, die die NATO ja irgendwie ist und bleiben soll, was Unschönes wäre, eine Last am Ende gab. Gerade wo wir doch heute alle sparen und so. Es wurde gefeiert, dass es das Ding erneuert geben soll. Gefeiert wurde, dass die NATO ja schließlich den Kalten Krieg gewonnen habe, ein Erfolgsmodell sei und dass die NATO, nachdem sie ihren antiöstlichen Auftrag glorios durchgestanden hat, trotzdem weitermacht. Das ist einerseits ein schönes Bekenntnis. Offenbar war die NATO nie ein reaktives Schutzbündnis, zu dem der Kommunismus, wie es immer hieß, die westlichen Staaten gezwungen hätte. Denn dann hätte man sich ja jetzt erleichtert auflösen können. Nein, es war der westliche Wille, zur Macht über die ganze Welt, der deren, wie es hieß, Teilung nicht hinnehmen wollte. Und der hat halt gewonnen. Andererseits steckt noch ein Bekenntnis in dem, und wir machen trotzdem weiter drin, und das feiern wir. Ohne so etwas wie eine Weltmacht gegen sich zu haben, eben die sowjetische Weltmacht, ist es für die westlichen Staaten gar nicht so selbstverständlich, ihre nationale militärische Macht gemeinschaftlich, bündnismäßig als NATO eben auszuüben. Warum sonst? Dieser Erleichterungstonfall, wir haben es geschafft, wir haben eine mehrjährige gemeinsame Anstrengung, wie es da heißt, gemeistert. Gefeiert wurde, dass die NATO-Staaten sich doch auf eine Auftragslage verständigt haben, die ihnen die Bündelung ihrer Kriegsmaschinen ratsam erscheinen lässt. Diese Auftragslage übrigens, die da vorgestellt wurde, die wirft ein recht eigenartiges Licht auf den gefeierten Sieg der NATO. Auf die eine Welt, die sie jetzt endlich erreicht hat. Die Auftragslage heißt nämlich, diese eine freie Welt von nationalen Marktwirtschaften, die alle mit demselben System, mit derselben Staatsräson zu Werke gehen und das auch sollen, die brütet ganz sicher so viele kriegsträchtige Krisen aus. Die ist eine Brutstätte, da zitiere ich mal unseren Bundeskanzler, für kriegsträchtigen Nationalismus von Staaten. Das ist so sicher, dass die NATO-Nationen weiterhin meinen, sie sind gut beraten, wenn sie sich zu gemeinsamen Zuschlagen herausgefordert sehen. Na dann Prost auf diese schöne neue Welt. Gefeiert wurde drittens zugleich, das ist schon eigenartig, es wurde gefeiert als besondere Güte des erneuerten Bündnisses, dass seine Alliierten nicht immer gemeinsam marschieren müssen, sondern getrennt zuschlagen dürfen. Sodass am Schluss dieser Feierlichkeit nicht mehr ganz klar war, ob all diese frisch Alliierten wirklich auf derselben Hochzeit getanzt haben. Die europäische Öffentlichkeit übrigens hat das Letzte, die Sache mit der europäischen Verteidigungsidentität, so sehr betont, hat es so sehr gefeiert, dass darüber nicht nur was von dem Beschluss ein bisschen verdeckt wurde. Dass da nämlich verdeckt wurde, dass in diesem NATO-Dokument eins die meistgebrauchteste diplomatische Formel ist. Dass nämlich alles inmitten mit der NATO stattzufinden hat. Das ist ungefähr jede dritte Zeile, within. Aber na gut, es ist halt die europäische Optik. Was mich mehr ärgert, ist, dass bei dieser europäischen Sorte des Feierns der neuen NATO ganz aus dem Blick geraten ist, sozusagen zur fraglos gebilligten Sache geworden ist, was man sich da als Auftrag genehmigt hat. Was die Sache ist, das Ziel ist, der Zweck ist, auf den sich die NATO-Staaten da geeinigt haben und um dessen Ausfüllung sie offensichtlich zugleich ein wenig rangeln. Was da dem öffentlichen Publikum, also dir und mir, von deutschen Zeitungen, von deutschen Politikern geboten wird, das ist eigentlich eine Zumutung. Es wird einem so die Sichtweise eines, na sagen wir mal, Sportreporters nahegelegt. Man soll die Sache betrachten so unter der Optik, hat sich jetzt Europa oder hat sich Amerika die freieren Chancen herausgespielt, zu was eigentlich? Zu Militäraffären. Sehr Zumutung, diese Betrachtungsweise. Wer darf am meisten zuschlagen? Das sind ja immerhin Militäraffären, in die der freie Bürger, der da so als Sportreporter zu Werke gehen soll, dann hinterher ziehen darf. Also lassen wir hier mal so ein Einschätzungswesen dieser Art, wenden wir uns erstmal dem Stoff zu, der Sache zu, die Staaten wie Deutschland, Frankreich, USA offenbar so heiß begehren. Militärische Macht. Die militärische Macht, die jetzt wieder in der NATO organisiert sein soll. Zwei Abteilungen, das ist das eine, was ich machen will. Dann in der zweiten Abteilung will ich durchaus auf dieses mit dem Konkurrieren zu sprechen kommen. Aber erstmal ist ganz eindeutig die Beschlusslage die, es gibt erneuerte strategische Aufträge und dafür eine erneuerte Organisation der Militärmacht NATO. Das ist es, was diese Staaten in Angriff nehmen. Da will ich kurz zusammenfassen, die meines Erachtens drei wichtigsten Beschlüsse und dann ein bisschen was dazu sagen. Der erste Beschluss, der hat, wie übrigens alle diese drei Beschlüsse, zwei Teile, die sind immer zweiteilig aufgebaut. Der erste Beschluss geht so: Weltweite militärische Krisenreaktion. Das ist der erneuerte strategische Auftrag, den sich diese Staaten vornehmen. Und der zweite Teil, dieser Auftrag ist exklusiv in der NATO abzuwickeln. Vom Aufbau entsprechender Militäreinheiten, das geht los, das wird gemacht, jetzt schon, samt Kommandostruktur für solche Fälle, über die politische Definition entsprechender Ernstfälle, wo ist ein Krisenfall für die NATO gegeben, bis hin zur militärischen Durchführung, immer innerhalb der NATO alles abwickeln. So, also der erste erneuerte strategische Auftrag heißt weltweite Krisenreaktion oder auch schönfärberisch friedensbewahrende, friedenserhaltende, friedensstiftende Maßnahmen und so. Der zweite Beschluss: Eine neue europäische Sicherheitsstruktur soll her. Das ist eine erneuerte strategische Aufgabe. Und wieder der zweite Teil: Die NATO reorganisiert sich dafür in Europa als integraler Teil dieser europäischen Sicherheitsarchitektur. Und zwar dadurch, dass sie alle militärischen Fragen, Interessen, alle militärischen Kapazitäten der europäischen Staaten bis an die Grenze Russlands auf sich bezieht, dass sie sogar, und zwar ganz nach ihrem NATO-souveränen Beschluss, neue Staaten in sich integriert. Der dritte Beschluss: Das ist jetzt der mit dieser europäischen Sicherheitsidentität. Eine der wirtschaftlichen und politischen Vergemeinschaftung der Europäischen Union entsprechende europäische Militärpolitik und Militärmacht soll entstehen. Und zwar innerhalb der NATO, auch wenn es noch WEU geben soll, aber militärisch soll die innerhalb der NATO angesiedelt sein, innerhalb des Bündnisses von Europa und den USA. Gut, das will ich ein bisschen kommentieren. Was meine ich, wenn ich immer sage, das sind strategische Aufträge? Warum rede ich, das sind erneuerte Aufträge der NATO? Zunächst mal strategische Aufträge. Was ist damit gemeint? Strategie. Das ist eine Staatsangelegenheit, die hat durchaus was Eigenständiges. Strategie, das ist der Wille, die Planung, die Sicherstellung zum militärischen Oberhand behalten in Frieden und im Krieg. Wer sich, das soll das Beispiel jetzt erstmal sein, wer sich wie die NATO weltweite Krisenreaktion vornimmt, der macht sowas. Der handelt strategisch, bringt seine Militärmacht strategisch in Stellung, betreibt als NATO ein strategisches Bündnis. Das meint Folgendes: Die NATO-Staaten stellen sich nicht reaktiv gegen einen vorhandenen Gegner, gegen einen drohenden, bestimmten Gegner auf und zusammen. Strategisches Vorgehen geht so. Die NATO-Staaten selbst sind als NATO das aktive Subjekt. Als aktives Subjekt entwerfen und verlangen sie so etwas wie ein Soll von Ordnung und ordnungsgemäßem Verhalten für alle Staaten der Welt. Aus dieser verlangten Weltordnung extrapolieren sie vorab potenzielle Störfälle dieser Ordnung in anderen Staaten, zwischen Staaten. Und berechtigen und wappnen sich vorab zum Unterbinden. Krisenreaktion. Das macht nicht eigene Betroffenheit von der militärischen Gewalt eines auswärtigen Staates zum Entscheidungskriterium eigener Militärintervention. Ja, genau genommen macht Krisenreaktion gar nicht die Anwendung von Gewalt in oder durch auswärtige Staaten zum Entscheidungskriterium eigener Anwendung militärischer Gewalt. Unter der menschenfreundlichen Parole friedensbewahrende Einsätze erlauben sich die NATO-Staaten im Prinzip die freihändige Intervention in Staaten und Weltgegenden, wo sie was stört, ehe dort ein Schuss fällt. Dass das sonst passiert wäre, das lässt sich dann, wenn sie erstmal dort sind, genauso wenig beweisen wie widerlegen. Dafür haben sie übrigens für dieses Vorgehen haben sie eine Einrichtung, die nennt sich Long Term Defense Study. Das ist dieses aus einer gewünschten Ordnung die potenziellen Störfälle herausdestillieren und gleich das Passende immer schon dafür aufzustellen. Noch ein Beispiel, wo in gewisser Weise noch gründlicher strategisch von der NATO vorgegangen wird. Das ist die europäische Sicherheitsstruktur. Diese europäische Sicherheitsarchitektur und was es da alles für Sprachdenkmäler gibt. Da geht es im Wesentlichen um Folgendes. Die vom Sowjetblock befreiten, so wird es ja immer genannt, die vom Sowjetblock befreiten osteuropäischen Staaten sollen gleich wieder im Block des Westens eingeordnet werden. Es geht übrigens nicht nur um die, aber die sind jetzt erstmal der Fall. Was heißt es? Diese Staaten sollen ihre neuen außen- und militärpolitischen Einschätzungen und Berechnungen, was sind denn unter neuem Vorzeichen, unter neuer Politik jetzt ihre Freundstaaten? Was sind Feindstaaten oder potenzielle Feindstaaten? Sowas sollen sie gleich von der NATO übernehmen, statt sich das erst selbst zurechtzulegen. Sie sollen auch ihre eigene militärische Macht von vornherein als Teilstreitmacht geeignet für NATO-Einsätze aufbauen. Zum Beispiel für famose Krisenreaktionsaktionen. Was da gemacht wird von der NATO, oder gemacht werden soll von der neuen NATO. Das ist zum einen eine sehr vorgreifende, sehr strategische Vorkehrung dagegen, dass die neuen Souveräne am Ende mit eigenen nationalen Interessen, eigenen nationalen Streitereien, eigenen Militärmitteln der NATO eine Krise aufmachen können, einen Krisenfall präsentieren können. Das ist das eine, was da strategisch gleich unterbunden werden soll. Die andere Seite ist, die NATO rechnet das auf diese Weise zustande kommende strategische Kräfteverhältnis zusammen, das damit dann gegen Russland steht. Russland darf nämlich nicht in die NATO. Und das sehr interessante Argument dafür lautet, Russland ist ja selbst eine eigenständige Weltmacht. Sprich, nicht so handhabbar wie Staaten wie Polen oder Tschechien. Mehr brauchen die NATO-Staaten offenbar gar nicht als Grund, um sich gegen Russland zu wappnen. Das ist strategisches Denken. Übrigens, nur mit so einer strategischen Politik und so einem strategischen Bündnis geht überhaupt das, was die da konkret beschlossen haben. Nur weil die NATO von sich aus alle potenziellen Einsatzfälle beschließt, vorweg ableitet, deswegen kann sie diese neuen Truppen aufstellen, diese Combined Joint Task Forces. Und dann liest man, was ist das Task? Für welches Ziel werden die Dinge aufgestellt? Und was kommt? Multiple. Vielfältig. Es steht kein konkretes Ding drin. Brauchen Sie nicht. Halt für Krisenreaktionen, die NATO für notwendig hält. So, die zweite Sache, die ich angekündigt habe. Warum rede ich immer von... Das ist ein erneuerter Auftrag der NATO. Warum sage ich nicht einfach locker, das ist ein neuer? Erstmal habe ich die Redeweise gewählt, um einen Fehler mancher NATO-Kritiker nicht zu machen. Die sagen jetzt sieht man es, jetzt verlässt die NATO ihren Verteidigungsauftrag. Jetzt geht sie über ihr Vertragsgebiet hinaus, da diesen ominösen Wendekreis des Krebses. Jetzt beginnt sie mit Out-of-Area-Interventionismus. Das halte ich für ein verkehrtes, verharmlosendes Bild erstmal der alten NATO. Unter der alten NATO haben doch NATO-Staaten dauernd und weltweit imperialistisch, militärisch interveniert. Und zwar, das haben sie zwar in der Regel national gemacht, Amis, Franzosen waren da einschlägig, aber sie haben es nicht statt oder neben der NATO gemacht, sondern meine Behauptung ist, sie haben es mit der NATO und für sie gemacht. Mit der NATO. Gerade, dass die NATO, also die NATO für sich, dass die für was reserviert war, dass die nämlich für die Weltkriegsfront gegen den Warschauer Pakt reserviert war, gerade das hat alle Kongo, Vietnam, Libyen und so weiter Kriege dreifach gedeckt. Erstens gedeckt gegen den durchaus mit Macht ausgestatteten Einspruch der Sowjetunion, die sich ja sowas wie Antiimperialismus vorgenommen hatte. Zweitens gedeckt gegen den unmittelbaren Gegner, der da klein gehauen wurde. Der hat schon immer auch gleich die berühmt-berüchtigte NATO-Beistandspflicht aller NATO-Staaten zu spüren bekommen. Und drittens, damals gar nicht auffällig, aber das war immer dabei, drittens waren solche Affären gedeckt unter den NATO-Staaten selbst. Da waren sie nämlich gedeckt als unumstritten berechtigte Kriege unter den Partnern, unumstritten berechtigt. Als unumstritten notwendige Kriege eines unverzichtbaren NATO-Partners. Das Zweite, diese Militäraffären sind auch für die NATO vorgenommen worden. Da steckte auch ein Stückchen Bedingung drin. Ja, Frankreich, die USA, die mussten schon sowas beweisen wie, sie räumen gerade mal wieder für den geostrategischen Raum der NATO einen Kommunismusstützpunkt ab. Aber das war es dann auch schon. Das war ja auch leicht zu beweisen. Das stand ja schon damit fest, dass dann NATO-Stiefel dort standen in diesem Stützpunkt. Das ist natürlich heute nicht mehr ganz so unumstritten, aber davon will ich später noch sprechen. Erneuerte strategische Aufträge der NATO, das soll also schon heißen, und jetzt will ich es mal positiv drehen, nach Zielen und Methoden wird doch eine ganze Menge von der alten NATO in diese neue aufgehoben. Ein paar Punkte. Erstens mal, eben der Wille der NATO-Staaten zur weltweiten Staatenkontrolle durch ein Monopol auf überlegene militärische Gewalt. Auf eine überlegene militärische Gewalt, für die die NATO-Staaten weiterhin ihr Bündnis für unverzichtbar halten. Zweitens, die monopolistische Reservierung dieser militärischen Drecksarbeit des Imperialismus für die Achse USA-Europa. Die, nur die, die sollen dafür zuständig sein. Das garantiert die NATO. In gewisser Weise, was all das, mit durchaus einer Neuerung versehen. Die Neuerung besteht darin, dass sich diese beiden Pole, Europa und USA, jetzt wirklich wechselseitig, echt wechselseitig das weltweite Recht auf Krieg zusprechen und sich die militärischen Mittel dafür stellen. Wenn der Außenminister von Russland Primakow meint, er könnte die NATO dafür loben, die neue, dass sie jetzt zur Anerkennung einer multipolaren Welt vorangeschritten sei, dann muss ich sagen, lügt er sich was in die Tasche. Die NATO-Staaten wollen mit ihrer erneuerten NATO sehr deutlich eine zweipolige Welt. Auf dem einen Pol die NATO als die militärische Aufsichtsmacht, der dürfen sich dann andere Staaten schon mit Hilfsdiensten anschließen. Auf der anderen Seite die ganze Staatenwelt als Aufsichtsobjekt. Der dritte Punkt. Alte NATO auf neue Form erneuert. Der dritte Punkt heißt, Europa als Hauptaufgabe und Kernstück dieses Bündnisses. Europa wird von und für die NATO militärstrategisch, militärpolitisch geordnet. Es ist ihre Hauptaufgabe, Europa, nicht etwa Nordamerika. Das Neue dran ist, diese militärische und militärpolitische Ordnung Europas, die geht diesmal nicht wegen und gegen einen Gegner namens Warschauer Pakt. Für nötig wird sie befunden, für eben die europäische Staatenwelt, die schwer im Wandel ist. Wo viele Staaten, insbesondere halt die ehemaligen Warschauer Paktstaaten, wo viele Staaten nach ihrem Systemwechsel, ihrem Lagerwechsel, ihrem Unionswechsel ihre nationalen Interessen und Rechtsansprüche erst noch entwickeln, wo Nationen ihre Erfolge, aber auch Niederlagen in der westlichen Staatenkonkurrenz noch bevorstehen. Europa als Hauptaufgabe der NATO heißt gleich mit, die USA bleiben. In Europa bleiben eine europäische Macht. Die europäischen Alliierten garantieren den USA politisch, dass sie ihre Machtaufstellung auf dem Globus doppelt machen können. Bei sich und auf den Weltmeeren und eben in Europa, politisch gesichert durch den Willen der europäischen Alliierten. Die USA dürfen das. Sie dürfen unter diesem Gesichtspunkt ein dafür taugliches Europa mitordnen. Die andere Seite: dafür dürfen sich die Euro-Alliierten aber auch als militärische Ordnungsmächte des neuen Europas aufbauen, sich als solche aufrüsten. Sie müssen keinen Einspruch der US-Macht fürchten dabei. Sie können sogar auf Berechtigung und Unterstützung bei den USA pochen. Viertens. Gerade in Europa kommt die gute alte Bündnismethode der NATO auf ganz neue Form zum Einsatz. So wie sich damals mal nach dem Zweiten Weltkrieg die USA ein Bündnis geschaffen haben, so wie die USA sich auf Arbeitsteilung im Militärischen festgelegte europäische Teilhaber, Teilstreitkräfte der NATO zugelegt haben. So ordnet sich jetzt die ganze neue NATO einen ganzen Staatengürtel ein und unter. Das heißt, dass auch die europäischen Alliierten der NATO, Deutschland, Frankreich, solche Staaten, dass die quasi qua NATO in die Rolle der ehemaligen USA eintreten. Qua NATO werden sie militärische Führungsmächte, da gibt es ja auch diesen Ausdruck, Partner in Leadership, gegenüber den neuen Vorfeldstaaten. Die Gelegenheit dazu, die schaffen übrigens diese Vorfeldstaaten. Staaten wie Polen und Tschechien schaffen dann eine Gelegenheit, die sich die NATO-Staaten offensichtlich nicht entgehen lassen wollen und am sichersten immer noch meinen, mit der NATO einfahren zu können. Die Gelegenheit besteht darin, übrigens wieder, man merkt eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was damals los war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gelegenheit besteht darin, diese Länder, nicht gerade sehr groß und mächtig, aber westlich, nationalistisch, wollen auf Russland auf keinen Fall hören müssen, sich mit dem auf gar keinen Fall arrangieren müssen. Es ist wie der Kriegsverlierer Deutschland damals gegenüber der Sowjetunion und setzen deswegen unbedingt darauf, im Westen zu reüssieren. Ja, das ist die Gelegenheit, die NATO ordnet sie nach ihrem freien Beschluss. So viel erstmal zum erneuerten strategischen Auftrag der NATO. Und das, was ich da dargestellt habe, das soll auch schon zeigen, was es an positiven Gründen, an positiven nationalen Berechnungsgesichtspunkten bei den NATO-Staaten gibt, an diesem Bündnis als, wie Sie selber sagen, Erfolgsmodell reformiert festzuhalten. Bei Deutschland übrigens ist das, was ich hinweise, das nationalistische Rückrechnen des Bündnisertrags am allerklarsten eigentlich. Der Anspruch seit der Wiedervereinigung ist er in der Welt, dieser politische Anspruch auf der höchsten Etage der Politik, der Anspruch dieses sich wieder souverän nennenden Deutschlands, jetzt muss man doch aber die Verantwortung kriegen, wie es so schön heißt, auch militärisch, weltweit und führend in Europa besonders, für Staaten zu sorgen, die Deutschland genehm sind. Dieser Anspruch wird qua NATO für dieses Land wahr. Und zwar wird er wahr in einer ganz wichtigen Hinsicht. Die einzigen Mächte, die Deutschland diesen Anspruch verbieten könnten, ihn ins Unrecht setzen könnten. Und das sind eben die NATO-Mächte. Die geben Deutschland in der NATO das Recht und die Mittel dazu, diesen Anspruch wahrzumachen. Und gemeinsam als NATO neutralisieren sie auch noch Russland als Vetomacht. Man hat es bemerkt, selbst Frankreich muss so gerechnet haben. Selbst Frankreich muss gerechnet haben, dass ein nationaler Weg in dieser Abteilung imperialistischer Politik die Gefahr enthält, dass man sowas wie Selbstausschluss von der in der NATO einfach anschaulich durchschlagenden imperialistischen Militärmacht wäre, und dann haben sie sich dazu entschieden, es doch in ihr zu machen. Sodass bei diesem, das ist mein Abschlusssatz zu dem Kapitel, ein interessantes Resultat erstmal rauskommt. Die Waffenbrüderschaft NATO sieht in gewisser Weise einiger denn je aus. So, das sollte jetzt erstmal die Gewaltsache, den Gewaltgegenstand kritisieren. Den Auftrag, um den sich überhaupt die Konkurrenz der NATO-Partner dreht, von der jetzt schon noch die Rede sein soll. Diese Konkurrenz, dass da was sich ausschließt sogar, das ist übrigens durch ein bisschen Nachdenken viel leichter zu beweisen und zu bestimmen, als wenn man sich ans Rumstochern in diesen unsäglichen diplomatischen Dokumenten der NATO macht. In diesen verzinkten Formulierungen rumwühlt. Die Statements der Außenminister gleich hinterher fünfmal auf die Goldwaage legt. Da kann man schon was dran rauskriegen, aber viel, viel einfacher geht es erstmal so, viel klarer. Was heißt denn mein eben gebrauchter Satz? Qua NATO kann und darf sich Deutschland neuerdings auch militärisch ihm genehme Staaten erzwingen. Die Tücke steckt in dem qua NATO kann Deutschland das. Fügen die sich, wenn sie die NATO respektieren, vor der kuschen, fügen die sich jetzt Deutschland oder der NATO? Und wenn sie sich der NATO fügen, welchem NATO-Land haben sie sich denn dann gefügt? Schon hat man den Widerspruch dieses Bündnisses bestimmt. Sie ist ein militärisches Machtmonopol auf der Welt, über die Welt, aber halt ein geteiltes. Ein geteiltes Monopol. Und es ist vollkommen klar, dass mit dieser Doppeldeutigkeit des Bündnisses sogar polnische und tschechische Regierungsnationalisten kalkulieren können. Manchmal sagen sie es sogar, dass sie Deutschland schon sehr gerne mögen an ihrer Grenze, deswegen über Deutschland unbedingt in die NATO rein wollen, weil dann wäre man nicht so allein. Schon gleich übrigens können natürlich solche strategischen Staaten, wie eben die NATO-Staaten, diesen Haken, dieses Doppeldeutige in ihrem Bündnis entdecken und rechnen damit. Jetzt muss ich aber noch Folgendes dazu sagen, damit es fertig ist. Der Widerspruch wäre ja in gewisser Weise eine bloße Logelei. Geteiltes Monopol. Wären die nationalen Interessen der NATO-Nationen identisch? Die sie den Reststaaten gegenüber aufdrücken wollen, denen die dann genehm sein sollen. Aber da ist es ja wieder ganz einfach. Da wird einem doch jeden Tag als ganz, ganz nationales und nur nationales Ziel die Staatsräson dieser NATO-Staaten, insbesondere von Deutschland, vorgeblasen. Da geht es doch um nationalen Erfolg in einer Weltwirtschaftskonkurrenz. Deswegen um nationalen Einfluss auf Staaten in dieser Welt. Und das verträgt sich halt nicht so arg. Die NATO-Macher drücken es übrigens dadurch aus, die wissen immer, dass sie sich über diesem ihrem konkurrenzmäßigen Staatenverhältnis, wenn sie sich zur NATO treffen, eine unverbrüchliche Wertegemeinschaft versprechen. Gut, gegenüber so ein paar schlichten Überlegungen zu, was ist denn unter denen los, ist das Beklopfen, wie gesagt, dieser Sprachdenkmäler wie, jetzt wollen sie combined und dann auch noch jointed Taskforces schaffen, trennbare, aber nicht getrennte Militärmaschinen, mit denen sollen WEU-geleitete Einsätze, aber von NATO-Einheiten, aber auch ohne die USA und US-Soldaten, aber mit US-Satelliten und US-Logistik zustande kommen können, die aber wiederum einstimmig im NATO-Rat, also mit US-Ja, beschlossen werden müssen. Dann kann man auch noch rumstochern in dem, was sie noch gar nicht fertig haben, also in diesem Zeug, jetzt geben sie den Auftrag, sie wollen ihre Kommandostrukturen rationalisieren, da soll irgendwie eine Ebene weg und schon ist die Frage die, und wer macht den Vize? Also wer macht den stellvertretenden Kommandeur von ZAKÖR, also vom europäischen Kommando da? Klar, da merkt man schon, dass da was brennt, aber denn dieses Zeugs haben sie ja nun gerade gemeinsam beschlossen. Und das Handfeste, Greifbare daran, das ist allemal. Das sind die zwei Punkte. Solche Interventionstruppen werden aufgestellt. Das ist beschlossen, überhaupt die neue NATO-Rüstung. Und das Zweite, solche Interventionen sind NATO-Sache und zwar exklusiv NATO-Sache. Da ist tatsächlich ein Beschluss gefallen. Über die UNO soll sowas nicht mehr laufen. Eine selbstständige WEU als Alternative zur NATO, nein. Und schon gleich sowas wie diese russische Idee, die NATO als Exekutivorgan der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dieser OSZE, zu machen, kommt schon gleich gar nicht in die Tüte. Das ist das Handfeste und das haben Sie gemeinsam beschlossen. Insofern könnte ich jetzt mich drücken und sagen, jetzt haben Sie halt neue militärische Kräfte und Institutionen zum Fälle beschlossen. Warten wir doch mal ab. Warten wir mal den ersten Entscheidungskrisenfall ab. Analysieren dann, ob Sie sich auch im Fall einig werden, wie Sie sich da einig werden, oder ob Sie sich in die Klamotten kriegen und welche Sorte Streit Sie dann aufmachen. Dann hätte ich es einfach, aber die machen es mir schwer. Die NATO-Macher haben nämlich gesagt, sie hätten einen Fall, an dem man alles zeigen könnte. Sie haben die IFOR-Mission in Bosnien einhellig zum Lehrstück und zum Testfall ihrer neuen NATO erklärt. Und das gibt schon was her. Dazu kann man schon was sagen. Das will ich auch noch tun. Da kommt nämlich sowohl raus, wie sie sich zur NATO wieder hingerappelt haben, als auch, wie komisch die geht. Also der Fall Jugoslawien, der soll sein, das Lehrstück, der Testfall der erneuerten NATO. Was kann man denn da studieren? Als erstes etwas, was ich in gewisser Weise schon angesprochen habe. Als erstes zeigt nämlich dieses erklärte Lehrstück Jugoslawien, mit welchen Krisenfällen die NATO-Länder überhaupt rechnen. Nämlich eben mit Ausgeburten ihrer Sorte Weltordnung. Mit Ausgeburten der in dieser Sorte Weltordnung gebotenen Staatsräson. Beweis. Was war denn da los in Jugoslawien? Wie ist es denn zum Gemetzel gekommen? Da treten slowenische, kroatische Führungsnationalisten auf die Bildfläche. Die werfen dem sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien dann aber gleich sich wechselseitig reihum, den verschiedenen Völkerschaften und ihren Kommandeuren da, denen werfen sie eins vor, der Vielvölkerstaat und die anderen in ihm verhinderten, dass die slowenische, die kroatische und so weiter Nation ein erfolgreicher Staat des Westens werden könne. Mit westlichem Wirtschaften und mit westlichem Regierungswesen. Das war überhaupt ihr Einstieg. Und für diesen Vorwurf gewinnen sie dann ihr Volkstum als Armee gleich. Das ist sowieso das Gründlichste, wie man Erfolg beibringt, dass es Erfolg ist. Und schlagen los. Krieg für den Erwerb nationaler Rechte und Vorteile im kapitalistischen Weltsystem, im westlichen Weltordnungsstaatensystem. Das war's. Und das sind offenbar so die Krisenfälle, mit denen die NATO-Staaten rechnen. Krisenfälle aus dem Herzen ihrer eigenen freiheitlichen Weltordnung. Das ist das erste Lehrreiche an diesem Lehrstück. Das zweite. Der Westen schreitet ja ein. Deutschland voran. Er schreitet ein so. Nur seine Anerkennung, die erlaubt die Gründung neuer Staaten. Nicht, dass da welche meinen, mit Gewalt welche erkämpfen zu dürfen. Das Resultat verwundert den Westen durchaus. muss man gar nicht abstreiten. Die balkanischen Nationalisten kämpfen umso erbitterter. Sie kämpfen nämlich jetzt um einen eindeutig fertigen, arrondierten, widerspruchslosen nationalen Staat, der diese Anerkennung doch einfach als nicht hintergehbares Fakt auf der Landkarte verdienen muss. Das ist das eine Resultat. Die andere Seite ist eine Lehre, die sich bei den Aufsichtsmächten einstellt, bei den Anerkennungsmächten einstellt. Solche Sorten von Störfällen, solche Störenfriede in einer europäischen Region, die so ungenehm gar nicht war, mit der man was machen konnte, also gestört hat das schon, was die da gemacht haben. Aber solche Sorten, solche Kaliber von Störfällen und Störenfrieden, die sind kein zusammenschweißender Weltmachtgegner wie seinerzeit der Kommunismus. Was ganz anderes bemerken Sie, das stachelt die Konkurrenzfrage unter Ihnen an. Die kommt auf den Tisch, die wird ausgesprochen. Schafft sich da vielleicht Deutschland seinen nationalen Hinterhof? Reaktivieren da vielleicht Großbritannien und Frankreich ihre sogar kriegserprobte Liaison mit den Serben und so weiter? Die Konkurrenz um nationale Einflusssphären wird entdeckt und entzweit die NATO-Staaten. Lehrstück zweiter Teil. Lehrstück dritter Teil. Jugoslawien und seine neuen Stücke da sind dann aber doch keinem NATO- oder EU-Staat ein Bruch mit ihrem Bündniswesen über die ganze Welt wert. Und das ist jetzt ein zentrales Argument. Das sagen die fast selber so. Die NATO- und EU-Konkurrenten erinnern sich, dass sie in sehr machtvollen und nützlichen Bündnissen sind. Gründen würden sie die in der Situation wahrscheinlich nicht nochmal. Aber sie sind ja drin. Und in Jugoslawien heißt die erste Konsequenz, keiner dieser Staaten tritt wirklich national an und befriedet diesen Krieg national in der dann fällig werdenden Form. Geht halt hin als nationale Schutzmacht. Besetzt ein Land und dann ist es Kroatien. Aber andererseits lässt keine von diesen Mächten auch die Arschlöcher allein und sich metzeln. Stattdessen metzeln die dauernd und dauernd stellen sich die Auswärtigen dazwischen. Wofür? Um zu beantragen, dass sich die guten alten Bündnispartner hinter sie stellen. Die Konkurrenz hat ein neues Gesicht gekriegt, eine neue Bestimmung gekriegt. Es wird die Konkurrenz um die führende Benutzung der vorhandenen alten antikommunistischen Bündnisse aufgemacht und entdeckt. Und die geht ganz offiziell bis zu solchen Fragen wie, muss man diese Bündnisse neu ordnen? Zum Beispiel die NATO der UNO unterordnen. Braucht man vielleicht überhaupt ganz neue, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft alternativ zur NATO? Das war Lehrstück 3. Viertens. Alle NATO-Partner bekommen etwas zu spüren. Gegenüber so unentschiedenen Aufsichtsmächten setzen national entschlossene Balkankrieger auf die eigene Kraft zur Staatseroberung. Und dann setzen die USA auch noch eins drauf. Also das will heißen, die fügen sie nicht, die geben keine Ruhe, hören nicht auf. Waffenstillstand machen. Und dann setzen die USA noch eins drauf. Sie kommen mit einer Alternative, die Sie als USA haben. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Sie können entweder national Moslems und Kroaten gewinnen lassen. Oder Sie können mit NATO-Gewalt alle auf einen Schlag zum Waffenstillstand zwingen. Es geht immerhin so weit, dass von den USA nicht nur ermunterte, sondern ausgestattete bosnische, kroatische Streitkräfte da, britische und französische Blauhelme überrennen, beschießen, einsperren und so. Die NATO-Krise ist da. Sie wird ausgerufen. Und in dieser NATO-Krise passiert jetzt etwas sehr Eigenartiges. Nicht eine dritte feindliche Supermacht einigt die NATO-Partner wieder. Sie bekommen Respekt vor ihrer eigenen Macht. Und zwar vor einer Alternative, wie ihre eigene Macht dasteht. Dass sie nämlich entweder gegeneinander steht, oder aber, und zwar durchschlagend wirksam gemeinsam gegen Dritte. Von beidem übrigens passiert, wie gesagt, ein bisschen was. Es ist auch nicht so, dass die USA sich für NATO statt Moslems, Kroaten aufrüsten entscheiden. Von beidem passiert etwas und am Schluss überzeugt genau das die NATO-Partner neu von der NATO. Jetzt habe ich oben mal gesagt, es gibt positive Gründe für diese neue NATO. Man merkt aber, so hier haben wir ein bisschen was negativ Erzwungenes an diesem Verein. Allerdings schlägt es gleich ins Positive um, denn die NATO kann was. Ihr gelingt etwas. Sie monopolisiert wirklich sehr eindrucksvoll auf einen Schlag die Gewalt auf dem Balkan. Als IFOR gelingt es ihr sogar, Russland als bloße Hilfstruppe einzubinden, die das macht, was die NATO sich da vorgenommen hat. Muss ich schnell eine kleine Anmerkung an der Stelle machen. Nicht, dass das einer missversteht, das hat mit Erzwingen einer wirklich durchgreifenden Friedensordnung auf dem Balkan, mit dem Einrichten von neuen funktionierenden Balkanstaaten und so, nichts zu tun. Da bleiben die Argumente zum Dayton-Abkommen im Gegenstandpunkt stehen. Der Erfolg, der hier erzielt wird und der seine Teilnehmer, also seine Macher schwer überzeugt, der liegt im ganz abstrakten Erringen des Gewaltmonopols. Und das überzeugt die NATO-Partner eben von der NATO. Und zwar alle und alle ein bisschen auf neue Weise. Die Europäer lernen, dass sie ihre Weltordnungsambitionen gerade, weil deren militärische Ziele und Mittel ja erst aus NATO-Teilstreitkräften umorganisiert werden müssen, in dieser NATO im Wohlwollen der Partner, in der Berechtigung der Partner, insbesondere der USA, absichern müssen. Die USA denken auch nach. Sie denken nach über den Unterschied, ob sie denn ihre durchaus beeindruckende nationale militärische Macht wirklich so gebrauchen wollen, dass sie sie von Fall zu Fall mittels Typen wie bosnische Muslime auf der Welt durchsetzen, oder ob sie nicht vielleicht doch lieber ihre gute alte NATO umbauen. Das haben sie gemacht. Und da ist was dabei rausgekommen. Und an der Stelle gehört jetzt dieser europäische Pfeiler diese europäische Verteidigungsidentität hin. Also dieses verquaste Zeug, wenn der NATO-Rat einstimmig einen Einmarsch beschließt, also auch mit Stimme der USA, dann kann durchaus Europa in Form der WEU ihn leiten, auch ohne einem US-Kommando unterworfen zu sein. Was ist das? Da haben die USA mit ihrem Zustimmungs- bzw. Vetorecht im NATO-Rat ihre Führungsmacht qua NATO gewahrt. Schon gleich dadurch, dass alle solche Affären nur dort entschieden werden und durchgeführt werden sollen. Das haben sie geschafft. Sie haben aber auch ein Angebot für nötig gehalten. Das Angebot nämlich, dass sich in der NATO die EU-Staaten neu als weltweite Interventionsmächte mausern und aufstellen dürfen und können. Sogar können im Sinne von, es wird ihnen dabei geholfen. Freilich unter einer Bedingung, muss man noch hinzufügen. Die Bedingung ist schon, dass sich die europäischen Staaten untereinander da in dieser Frage gemeinsame Militärpolitik und Militär erstmal einig werden. Das ist übrigens ein Punkt, wo sich die USA noch einiges an Einflussmöglichkeiten ausrechnen. Da verweise ich auf den neuen Gegenstandpunkt. Da gibt es einen Artikel zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in Europa, dieser GASP. So, das ist die Seite USA. Die Europäer, am auffälligsten Frankreich, stecken etwas zurück. Sie stecken zumindest vorerst ihre Pläne zu einer NATO-Alternative zurück. Aber es ist auch ihnen etwas gelungen. Sie haben dieses Ziel, Europa braucht sowas, und zwar Europa braucht sowas, das haben sie jetzt in der NATO institutionalisiert. Ich habe 1994 schon mal was über die NATO erzählt, da gab es auch einen einschlägigen Artikel im Gegenstandpunkt und da hieß der Schlusssatz zum Thema NATO: Die NATO-Partner benutzen ihr eigenes Bündnis zur Kontrolle ihrer Partner, ihrer NATO-Partner. In gewisser Weise ist hier jetzt ein Fortgang zu melden. Jetzt haben die NATO-Partner den wechselseitigen Erwerb militärpolitischer und militärischer Rechte allen Ernstes als Kernstück ihres Bündnisses institutionalisiert. Das hat die Aufgabe, das zu machen. Wechselseitiger Erwerb militärpolitischer und militärischer Rechte zu organisieren. Und dass sie diesen Fortgang gemacht haben, das ist Konkurrenz um nationale bzw. blockeigene Vorrechte in dieser Sache ebenso wie Interesse an Absicherung durch die Anerkennung der jeweils anderen Seite. Nochmal, zurück zu dem, was ist denn da das begehrte Gut? Das begehrte Gut sind Lizenzen und Mittel zum militärischen Zuschlagen. Deswegen noch einen kleinen Nachsatz. Dass für dieses begehrte Gut, dass für Lizenzen zum Zuschlagen, die erst recht fürs Zuschlagen mit Militär, noch immer nationales Militär der unbestreitbarste Garant für den Besitz dieser Sache durch die Nation ist. Das wissen Nationen wie Deutschland und Frankreich natürlich. Und so passt es sehr gut, dass die gleich nach diesem NATO-Gipfel untereinander den Bau einer europäischen Weltraumaufklärung und Logistik bekräftigt haben. Da durfte übrigens dann auch wieder nicht von Lasten und Sparen geredet werden. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Nutzt die Gelegenheit zur Werbung für einen neuen Gegenstandpunkt, die ganze französische Herangehensweise an diese Frage ist dort auch in einem langen, ausführlichen Artikel dargelegt. Da kommen dann natürlich auch noch so kleine Neben- und Unterwidersprüche drin zur Sprache, die ich heute erstmal weggelassen habe, wie Deutschland-Frankreich. Deutschland-Frankreich im Verhältnis zur NATO, zu Amerika und so, also das habe ich da erstmal ausgespart. Psst. Also der Mann gehört nicht zu den stärksten Stimmen, da muss man dann das Ohr ihm leihen. Der diplomatische Kniff, der zwischendurch übrigens passiert ist, nicht verpassen. Der gleich, wenn er drüber nachdenkt, wie die Interessenslage der Staaten so ist, ganz schnell bei gegensätzlich gelandet gewesen. Die NATO-Methode nennt das Kind eigenständig. Eigenständige. Und sagt, da möchte ich wieder an meine Ausführungen zu Strategie erinnern, und jetzt mal auf das Verhältnis der NATO-Partner untereinander. Tja, aber wenn die eigenständigen Interessen sehr handfest ins Bündnis, sehr handfest meine ich auch mit der Apparatur, mit den Mitteln, ins Bündnis organisiert sind, dann kann man sie doch machen. Da du so von den USA her aufgezogen hast, sag deine ganze Überlegung einfach auch nochmal von den Europäern her. Dann stößt du auf was Komisches. Was ist denn, wenn die Europäer sich auch die Frage vorlegen, haben wir die eigenständigen Interessen der USA lieber in der NATO? Oder bloß als USA uns gegenüber. Ja, dieses widersprüchliche Verhältnis, von dem du sprichst, liegt übrigens für beide Seiten vor, spiegelbildlich umgekehrt. Für die USA wie für die Europäer. Für die USA, an die hast du gedacht und gemeint, das ist eigentlich eine unhaltbare Konstruktion. Vom Standpunkt der USA aus ergeht einerseits ein Angebot an die alliierten Mitmacher in diesem Bündnis. Ist in dieser letzten Verhandlung so weit gesteigert worden, dass ihnen angeboten wird, ihr könnt diese NATO pachten. Das ist das Argument mit den zwar nicht getrennten, aber trennbaren Streitkräften, wo die Europäer auf eigene Faust, zwar mit amerikanischem Segen, aber ohne Beteiligung, loslaufen können. Das ist ein Angebot zur Machterweiterung. Andererseits ist das Angebot darauf berechnet, dass die Partizipation an Machtzuwachs bei Partnern die Bereitschaft erhält, sich einem Oberkommando, das nach wie vor die potenteste militärische Macht hat, zu fügen. Das ist erstmal deren Logik. Und man kann von der erst einmal nicht sagen, dass sie für einen Imperialisten furchtbar unlogisch ist. Die hat eben diese beiden Seiten. Deswegen wird ja auch das Mittel nicht einfach zurückgewiesen. Drückt dasselbe vom Standpunkt Europas aus. Das ist doch geil, von deren Standpunkt aus, über ein Machtinstrument mit zu verfügen, das ihre jeweilige nationale militärische Macht bei weitem übersteigt. Die Sache hat aber auch von ihrem Standpunkt aus eine Kehrseite, nämlich die, dass sie um dieser Verfügung und Partizipation willen nach wie vor einem Oberkommando ausgesetzt sind, dass sie wegen ihrer gewachsenen eigenen Ansprüche zunehmend stört. So ist von beiden Seiten aus die Affäre widersprüchlich konstruiert. Guck mal zurück in die Vergangenheit. Das war gestern in der NATO-Konstruktion. In puncto Widersprüchlichkeit, so viel anders nicht. Das war bloß durch die Existenz der Russen, durch einen externen Grund, einfach gelöst, das Problem. Die Europäer haben nicht groß über diesen Widerspruch nachdenken müssen. Unterordnung zwecks Machtzuwachs ist doch eine widersprüchliche Affäre. Der über allem stehende Grund, dessen wegen für sie klar war, diese Strategie wird gegangen, waren die Russen, zu denen sie in Konfrontation standen, die ohne die Vergewisserung, die Rückversicherung in Bezug auf dieses Machtinstrument gar nicht zu bestehen ging. Eine Hallstein-Doktrin. Dann die Ostpolitik von Willy Brandt. Dann die von Helmut Schmidt und so weiter. Die haben nicht die Amis erfunden. Es war was sehr, sehr Deutsches. Das Wiedervereinigungsgebot, das war doch nicht die Erfindung der Amis. Die Franzosen, und meine Güte, die haben es bis zum Schluss zum Kotzen gefunden. Maggie Thatcher, der müsst ihr mal zuhören, wenn die darüber redet. Wie ist es gelaufen in der alten NATO? Jetzt komme ich auf was Systematisches, wo ich dich hinweisen will, drauf. Es ist so gelaufen, dass den Deutschen doch eingeleuchtet hat. Das war überhaupt der billige Einfall von Adenauer. Ja, das möchten wir schon, gerade den Krieg verloren und sofort die Grenzen wieder rückgängig machen. Wie soll denn das gehen? Ja, wenn man dafür, und jetzt gibt es zwei Ebenen, beide spielen bei der neuen NATO eine Rolle, auf die ich raus will. Wenn man dafür mehr Mittel kriegt als die Nation je, man weiß, das ist ja Gewaltfrage, wenn man dafür mehr Gewaltmittel kriegt, als die Nation je national mobilisieren könnte, dann kann man glattweg sich trauen, das gleich rauszuposaunen. Es war unglaublich. Das Scheißding hatte kaum mehr Grundgesetz, da stand schon drin, wir wollen die Grenzen wieder rückgängig machen. Da haben die Leute noch gehungert, da ging es noch drunter und drüber in Deutschland. Die Politik schon mit sowas unterwegs. Ging überhaupt bloß, weil es ihnen gelungen war, über viel Falschereien. Dieses deutsche Sonderinteresse untergeordnet, so aber reingebracht in den antisowjetischen NATO-Auftrag. Das hat zwei Seiten. Das eine ist die Mittelfrage, das andere ist die Interesse einer Nation. Das ist ja sehr wüstes Interesse, sowas wie Wiedervereinigung und so. Ein Interesse ist nicht dasselbe wie ein Recht. Die Seite hat die alte NATO und um die Seite geht es in der neuen NATO auch immer gleich mit. Ein Recht ist es nämlich erst, wenn die Staaten, die überhaupt die Macht haben, über Interessen anderer Staaten ihre Urteile zu fällen und gültig zu machen, sagen, akzeptiert. Dann kriegt das Interesse einer Nation sowas Allgemeines auf dem Globus. Die neue NATO macht das Widersprüchliche, macht das Eigenartige, dass sie methodisch beide Seiten des Verhältnisses, das ich jetzt eben angesprochen habe, als ihre Ordnung institutionalisiert. Darauf haben sie sich geeinigt. Die haben Entscheidungsgremien, den NATO-Rat, dann aber auch noch eine politische Koordinierungsgruppe. Da richten sie als Gremium ein. Lass uns doch sowas, also wir verpflichten uns drauf sogar, dass wir sowas immer besprechen untereinander. Wir reden miteinander drüber, ob ein Antrag auf einen Krisenfall zum Beispiel unter den Partnern als, ja, da nimmt sich aber einer was vor, das ist ja gegensätzlich zu Interessen von uns, anderen NATOs, oder? Das ist eigenständig, wir haben aber nichts dagegen, das ist vergemeinschaftungsfähig. Ob es das ist? So gehen die Frage an. Sie institutionalisieren, getrennt von einer Entscheidung im Thema in der NATO, das Berechtigungswesen bündnismäßig, das Berechtigungswesen von militärpolitischen Interessen. Und auf der anderen Seite, das ist der sehr handfeste, solide Unterbau zum, dass es einem auf solche Berechtigungen dann auch schwer ankommt, das Mittelwesen. Da ist das Mittelwesen auch immer ein Angebot für, wie gut es ist, wenn man ein Interesse berechtigt kriegt. Hat man es nämlich berechtigt, hat man auch mehr Mittel. So gehen sie zu Werke. Ist es nicht. Ist es nicht, aber pass auf, Idealismus, das ist so ein Wort, das Idealismus in der Politik ist nicht, jetzt sind sie Spinner geworden. Die in gewisser Weise ist es eine völlig korrekte Beschreibung überhaupt des ganzen Vorhabens. Und da merkst du, was für eine Härte unterwegs ist, wenn Staaten was Idealistisches machen. Es ist nämlich schon das Idealismus, dass die einfach sagen, wir sind dazu berechtigt, dass die ganze Welt von Staaten, lauter Souveräne, lauter mit freiem nationalem Willen, sogar mit Knarren drunter, dass die sich so aufführen, wie wir es für ordentlich halten. Was ist denn das? Das ist Idealismus. Das ist eine notwendige Abstraktion außenpolitischen, strategischen Zuwerkegehens auf der Welt, dass man einfach unabhängig von der Lage, vom geäußerten Willen der Staatenwelt, sich was vornimmt, wie er zu sein hat. Soll, habe ich das vorhin genannt. Da merkst du, das ist was Hartes. Und jetzt sagen sie untereinander, wenn es um sowas abstrakt ihnen allen sehr Genehmes geht. Also das will schon jeder von Staaten solchen Kalibers wie die, der ganzen Staatenwelt vorschreiben können, wie sie sich aufzuführen hat, innen wie außen. Hört euch das an, heute im Bundestag, wie sie über China reden. Das muss man können. Die brauchen ja bloß ihre Männchen loszuschicken, dann sind wir in der gelben Flut untergegangen. Wie geht denn das? Ja, wenn einer sowas macht, er will über Souveränitätsrechte anderer Riesenreiche einfach urteilen können, was verlangen können, ja, dann haben die schon Grund, die Frage, und da ist es gut, wenn gewissermaßen immer schon institutionalisiert ist, dass man die Frage, dürfen wir das, kriegen wir das durch, samt Mittelfrage, wie exekutieren wir sowas, unter NATO-Partnern vereinbart hat. Du hast recht, dass das keine einzelne Entscheidung determiniert, als die werden sich einig. Aber die halten es von dem, was sie sich vorgenommen haben, nach wie vor für sehr gut, dass sie ein Einigungswesen untereinander haben. Also bei Staaten ist das nicht so eine Spinnerei, wie unter uns das wäre. Was nehmen wir uns vor? Ach, bilden wir erstmal eine Arbeitsgruppe. Können die Abstraktion, und wenn wir uns was vornehmen, dann stellen wir vorher schon sicher, dass das gilt. Na, das kriege ich mit einer Arbeitsgruppe nie hin. Wenn wir fünf uns zusammensetzen, dann hören hinterher alle auf uns. Nee. Das ist überhaupt die Sphäre der Militärpolitik, dass das Gewünschte ist. Also zum einen, lies es nach. Wie die Frage heißt, wie ist die Herangehensweise, die Vorstellung der Franzosen? Habe ich erst noch mal wieder Reklame gemacht. Es gibt da einen langen Artikel drüber. Wo liegt dein Erklärungsbedarf? Ich habe es vorhin versucht, erstmal so als Prinzip zu erläutern. Frankreich hat Bestandsaufnahme mit dem neuen Präsidenten, eine Bestandsaufnahme der Durchsetzung Frankreichs in der Weltpolitik gemacht. Und bei dieser Bestandsaufnahme sind sie zu dem Schluss gekommen, die alte De Gaulle-Linie, die ja übrigens auch ein bisschen anders begründet war, die alte De Gaulle-Linie Frankreich separiert sich von der NATO, zumindest was die militärische Integration anbelangt, behält sich da nationales Zielsetzungs- und militärisches Kommandowesen samt entsprechendem militärischen Aufbau vor. Diese Strategie ist nicht hinreichend für das, was Frankreich an Durchsetzungsfällen in seinem Interesse auf der Welt sieht. Es ist ihm nicht gelungen, sich durchsetzungsfähiger zu machen, indem man versucht hat, Europa, also Deutschland insbesondere, hinter sich zu bringen zur Alternative zur NATO. Das hat nämlich dieser Busenfreund Deutschland unter anderem mit seiner Partner in Leadership-Politik mit dem AMI immer nicht zustande kommen lassen. Obwohl auch dort, bitte, das ist alles sehr doppeldeutig, was die machen, auch sehr viel zustande gekommen ist mittlerweile. Das lässt sich sehen, was die da an Eurokorps und gemeinsamen Rüstungsprogrammen und so weiter abziehen. Aber in diesem Punkt ist Deutschland Frankreich nicht gefolgt, mit ihm eine Alternative zur NATO aufzumachen und die anderen Euros hinter sich zu bringen. Übrigens hat es da ja auch die Intervention der USA in der Frage gegeben. Daraus hat Frankreich eine Konsequenz gezogen, die heißt, so geht's nicht. Wenn wir diesen Weg verfolgen, entwerten wir sogar in gewisser Weise das, was wir als Militärmacht sowohl vom Willen wie der Fähigkeit darstellen. Und jetzt haben sie das glattweg umgedreht und haben gesagt, das mal eingesehen, das mal eingestanden, gibt es durchaus erfolgversprechende Alternative. Und die Alternative heißt, man geht rein in die NATO und gar nicht so erfolglose Testfälle durchgekriegt, dass man auch mal, wenn man mit den Amerikanern sich nach einem bisschen Gezerre arrangiert, eine bedeutende Rolle spielt. Also so ungefähr geht es dazu. Wie gesagt, ausführlicher gibt es dafür den Artikel. Also fiktiv ist die Frage nicht. Die ist von einigen politischen Köpfen in den USA bei dem Bosnien-Theater nämlich glattweg auch mal gesagt worden. Ob man wenn dieser Sauhaufen immer nicht auf amerikanisches Kommando hört, man ihn dann nicht lieber abstößt. Weil in Amerika wäre man es gewöhnt, da würde das funktionieren, dass alle auf amerikanisches Kommando hören. Durchgesetzt hat sich aber die andere Linie, dass man in der NATO den politischen Willen, den militärpolitischen insbesondere Willen, sehr bedeutsamer Staaten, unter anderem dadurch, dass man ihm Angebote macht, noch immer am zuverlässigsten abhängig gemacht hat von das amerikanische Ja oder Nein. Daran hängt alles. Und man hat militärisch von den Amerikanern durchaus geschätzte, wieder an einer Berechtigung hängende Macht in der NATO. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, Amerika bleibt europäische Macht. Es ist mit dem Willen bedeutsamer Staaten noch ganz woanders aufgestellt, als dort, wo man mit nationalen Mitteln überall hinkommt. Und hat Einfluss auf eine sehr interessante Region. Wenn nämlich eine Region was durcheinander bringt auf dieser Welt für die Amis, dann ist das, was hier in Europa läuft. Als schlichter zusammengefasst, einerseits haben auch die USA einen Nutzen von diesem Militärbündnis. Den nennen sie auch. Die sagen, ihre militärische Präsenz in Europa, das ist ihre militärische und politische Verankerung in der Gegenküste. Das begreifen sie als geostrategischen Standort hin in Richtung Russland. Das wollen sie nicht missen. Deine Frage beruht aber vermutlich darauf, dass du denkst, würden sie das Ganze wegwerfen, dann wären sie auch den ewigen Streit in Unterordnungsfragen mit diesen Partnern los. Bloß, den Nutzen werfen sie mit der NATO weg. Aber das Ärgernis, dass die Unterordnung umkämpft ist, ist ja damit nicht gelöst. Richtig. Die Frage, ob sich europäische Nationen, die vermehrt eigene Wege gehen wollen, wirtschaftlich bei ihrer politischen Einflussnahme im Nahost oder Lateinamerika, deswegen auf andere Weise amerikanischen Plänen fügen, weil es die NATO nicht mehr gibt, dafür ist gar kein Grund absehbar. Eher umgekehrt, dass mit dem Nutzen, den auch Sie noch aus einem Bündnis haben, das positive Argument der Unterordnung auch verlieren. Dazu im Widerspruch. Ja, dass Russland eben nicht in die NATO aufgenommen werden darf. würde den Widerspruch, wenn du an die Aufnahme Russlands in die NATO denkst, erst einmal ganz schlicht so formulieren, dass der Gegner schlecht der Verbündete sein kann. Russland ist vom Standpunkt der NATO aus immer noch gefasst als ein Restposten von Hauptfeind in der Welt, der zwar nicht mehr das Kaliber der alten Sowjetunion hat militärisch, aber als Atommacht immer noch eine Größe an militärischer Potenz vorstellt, die der Westen prinzipiell für unhandsam erachtet. Das ist ein Restposten von Bedrohung, dessen wegen Russland nicht in die Schar der potenziell aufzunehmenden, weil zu gestaltenden Staaten gehört, sondern als potenzieller Feind draußen steht. Die Deutschen beispielsweise haben darin ihren Grund, warum sie mit ihrer Militärpolitik anders verfahren als Frankreich. Deutschland will seine Wehrpflicht, die Aufnahme, die Aufwuchsfähigkeit seiner Armee nicht dezimieren auf ein verkleinertes Freiwilligenheer. Die rechnen nach wie vor mit dieser Macht als potenziellen Gegner und müssen dem gewachsen sein. Das ist auch einer ihrer Gründe, warum sie im Verhältnis zu Amerika anders denken und handeln als vergleichbare Mächte. Deutschland steht sehr auf dem Standpunkt, dass es auf der einen Seite der Rambock ist, der Einfluss nimmt auf die Staaten Osteuropas. Auf der anderen Seite wissen Sie, dass Sie damit den Russen schwer auf die Füße treten, das hören Sie ja auch, und brauchen zur Rückversicherung den atomaren Schirm der Amerikaner nach wie vor. Ärgerlich, aber Sie brauchen ihn. Daran merkt man an diesem Operieren, dass mit Russland als Restposten von Feindmacht kalkuliert wird und nicht als potenziellen Partner, mit dem man gemeinsam die Welt gestaltet. Da sind die vielmehr Objekt des Ärgernisses als Subjekt einer gewünschten Ordnung. Aus dieser strategischen Aufgabensicht der NATO kommt Russland immer zweimal vor, als potenzielle Feindmacht, wobei für das potenziell schon die Mittel reichen. Die haben immer noch Mittel, mit denen man auch mal zu etwas, was die NATO-Staaten sagen, Nein sagen kann. Da sind sie potenzielle Feindmacht, ohne dass aus Moskau jetzt kommen muss. Strategische Weltsicht sagt, die könnten aber. Strategische Weltsicht 2 auf Russland ist potenzieller Krisenfall. Sowas tut man sich doch nicht in die Vergrößerung seiner Macht rein, sondern behandelt es als Objekt des Aufpassen drauf. Potenzieller Krisenfall meint das Zweite. Bei denen kann doch jederzeit Krach losgehen darüber, dass man als Macht immer nicht so recht was wird. Da betrachtet die NATO den Willen Russlands zweifach, übrigens schon wieder sehr widersprüchlich, mal als, und es könnte doch zu einem starken, führungsfähigen, nationalen Willen in Moskau kommen, der durchgreift und sich wieder aufstellt, oder aber es gibt einen Streit um sowas, bis hin zum Bürgerkrieg und so im Theater. Und in dem Streit denken Sie dann auch gleich wieder dran, Junge, die haben vielleicht Mittel, so einen Streit auszutragen. So anspruchsvoll ist NATO-Politik. Man merkt wieder, es braucht es gar nicht, dass die sagen, wir machen ein anderes System. Die können zu Kreuze kriechen und bis hinter beide Ohren verschuldet sein beim westlichen Weltmarkt und sagen, wir möchten nur mit euch Handel treiben dürfen, wir verkaufen zu jedem Preis kommt doch und investiert bei uns. Bei uns gibt es alles. Also ihr könnt sich öffnen wie die Sau und jeden Tag nochmal den Kommunismus ins Grab verdammen, also mit ihrem Wahlkampf da. Fäh. Westlichen Geostrategen taugen sie nichts. Ja, das ist dieses Potenzielle, was es ja zum Teil auch gar nicht mehr bloß potenziell, sondern auch aktiv gibt. Das ist das, dass die zum Beispiel sagen, ja, aber so ist so, so, wir könnten uns glatt aufraffen und sagen, dass die NATO sich da jetzt diese ganzen osteuropäischen Staaten bis hin zum Baltikum und jetzt fummeln sie sogar mit der Ukraine rum, dass die sich das eingliedert, das nehmen wir als Bedrohung überhaupt dessen, worauf wir aus sind. Wir wollen doch aus Russland wieder eine nationale Macht machen. Ehe die das wirklich gemacht haben, auch wenn der Primakow sagt, da macht er schon wieder Zugeständnisse, sagt die NATO, sie könnten aber. Und sagt Deutschland, nochmal in der nationalen Kleinausgabe, ja, solange die das können, ist das, was wir jetzt in Europa machen, nämlich Polen muss auf Deutschland hören, Tschechien muss auf Deutschland hören, alle müssen auf Deutschland hören, nicht sicher. Von Deutschland allein auch nicht sicher zu stellen. Ja, ja. Also das, warum die das Recht nie kriegen, mit ihrer Macht sowas zu sein, wie ein NATO macht, das ist jetzt eben erklärt. Aber dass sie dann immer diese Plus-1-Veranstaltungen machen, das ist jetzt das, was du sagst. Immer ist jetzt neuerdings alles Plus-1. Und da wird Russland immer die Hand entgegengestreckt. Es ist der Versuch, sowas wie eine Doppelstrategie zu machen, gleichzeitig auch ein Stück der NATO-Methode, nämlich militärische Einbindung, gleichzeitig zu organisieren. Auch dafür, wie übrigens sehr schön, wie es gedacht ist, auch dafür ist wieder IFOR in Bosnien das Beispiel. So denken Sie sich, wenn Sie die Einbindungsmethode, das Plus-1 machen. Also, dass man noch ein paar Muschniks da von den Russen auch noch für NATO-Kriseneinsätze verheizen darf. Aber bitteschön, ohne dass Russland sagt, wofür. Dann ist es sehr anerkannt, tut einen verdienstvollen Dienst am Weltfrieden, darf bloß nie sagen, wie der Weltfrieden gehen soll. Ja, die Schiene gibt es auch noch. Auch da sind übrigens noch sehr viele offene Fragen. Wenn der Lebed demnächst sagt, ja, wenn wir das machen sollen, dann schickt uns erstmal ein paar Waffen rüber, damit wir das auch können, dann möchte ich das Theater sehen. Du hast einen Begriff zitiert, der in der Öffentlichkeit auch so genutzt wird. Die Russen haben kein Vetorecht, Nein zu sagen zur NATO-Osterweiterung. Wenn man den für sich nimmt, kann man an dem sehr viel studieren drüber, wie der westliche Anspruch seiner Natur nach beschaffen ist. Ehrlicherweise läuft die Sache doch so ab. Da gibt es im Westen Staaten, die kooperieren militärisch mit den Oststaaten. Die reißen sie sich unter den Nagel und ziehen sie in die NATO rein. Diese Visegrad-Staaten, Polen, Ungarn und so weiter. Dann steht auf der anderen Seite Russland und sagt, damit nähern die sich mit ihrem Militär, übrigens auch noch unter Bruch der alten 2+4 Verträge, immer mehr unserer Grenze an, das ist doch eine Bedrohung. So treten zwei Parteien auf. Jetzt müsste man ehrlicherweise sagen, dann steht die Sache so. Der Westen will sich militärisch Richtung Osten ausdehnen. Russland sagt dazu, das wollen wir nicht. Da steht Wille gegen Wille. Da steht eine Partei mit ihrer Absicht der Ausdehnung gegen eine andere Partei, die sagt, das mögen wir nicht. Das empfinden wir als Bedrohung. Sagen tun sie aber etwas ganz anderes. Wenn man sagt, Kinkel zum Beispiel, die Russen haben doch kein Vetorecht, dann tritt man nicht als eine Partei einer anderen Partei gegenüber, sondern man steht geistig über allen Parteien und behauptet nicht, der andere will nicht, was wir da tun, sondern man sagt, der andere darf gar nicht einen Einspruch erheben, weil er dazu kein Recht hat. Dann stehe ich wie jemand da, der nicht nur meinen Willen gegen den anderen umsetzt, sondern der zugleich über allen Willen schwebt und Rechte auf Einspruch oder Nicht-Einspruch zuteilt. Das ist wie wenn zwei Spieler gegeneinander antreten und der eine Spieler ist zugleich Schiedsrichter und definiert die Regeln. Und wenn so ist der Begriff der westlichen Diplomatie, wie du ihn zitierst, dann merkt man aber auch daran, was eine solche Stellung als störend empfindet, an den Russen. Weil wenn ein Spieler stark genug ausgerüstet ist, dann kann er sich glatt an Punkten Widersprüche herausnehmen, die man selber, der ja die Spielregeln macht, gar nicht vorgesehen hat. Man will sich zum Beispiel gerade nach Osten ausdehnen. Und was sagen die Russen? Das wollen sie nicht. Aber das war nicht vorgesehen im Spielplan. Also das ist gar nicht, will ich sagen, die Russen haben kein Vetorecht, das ist gar nicht die korrekte, sachliche Wiedergabe des wirklichen Verhältnisses zwischen zwei konkurrierenden Staatsmächten. Sondern das ist eine in rechtlicher Form ausgedrückte Anspruchshaltung der westlichen Seite. Gangbar sollen nur die Interessen sein, die wir, der Westen, definieren. Die nicht von uns definierten stehen nicht auf dem Menü. Was? Ich habe deine Frage einfach noch nicht so richtig verstanden. Ja, das ist jetzt aber nicht die europäische Sicht, an die du dich versuchst dran zu schleichen, sondern ziemlich die hiesige. Also die europäische, da sind ja die Franzosen irgendwie dabei. Also zunächst mal gilt natürlich für den amerikanischen Atomschirm aus deutscher Sicht im Prinzip dasselbe wie für den französischen Atomschirm. Atomschirm ist klasse. Das Possessivpronomen ist scheiße. Daraus hat Deutschland tatsächlich eine Politik zu machen versucht. Die ist so verzinkt wie deine Frage. Deutschland wendet sich, das ist seit langem so eine diplomatische Tour von denen. Deutschland wendet sich an Amerika und sagt, ich bin nicht nur Deutschland. Ich bin Europa. Ich sorge sogar dafür, dass die Franzosen wieder zum Ami in die NATO kommen. Weil ich Deutschland das tue, Ami, sind wir ganz besonders gute Freunde. Leih mir doch mal eben deinen Schirm. Und umgekehrt, kam aus Washington nach dieser Rede zurück von Bonn nach Paris. Ich bin nicht nur Deutschland, obwohl ich da ja auch schon was bin. Da geht die Rede ein bisschen anders. Du weißt schon, Maastricht, D-Mark und so, Chirac. Aber ich bin nicht nur Deutschland. Ich habe eine Partnerschaft in Leadership mit den Amerikanern. Nimm es nicht falsch. Ich sorge dafür, dass die NATO europäischer wird. Wenn wir uns zusammentun in der NATO, dann ist der europäische Pfeiler in der NATO schon wieder dicker und hat mehr zu sagen. Das machen wir Deutschen nur, um die NATO europäischer zu machen. Leih mir doch mal deinen Schirm. Ja, das ist schon der Versuch deutscher Politik, an der man zwei Sachen gleichzeitig merkt. Eine Dreistigkeit, aber auch ein kleines Problem. Denn wenn man sich einen Schirm immer leihen muss, dann hat man ihn ja nicht selber. Dass man aber, und das ist bislang das, wie die Deutschen vorgehen, dass man aber auf die Tour bei Deutschland und Frankreich, bei Frankreich und Amerika sich Verständnis, Anerkennung dafür erwirbt, dass deutsche Politik eine ist, die braucht natürlich einen Atomschirm, so wie die zu Werke geht. Das ist deutscher Politik sehr wichtig. Ja, das ist das, wo ich immer sage, die denken bei Bündnissen schwer an, welche Rechte in der Militärpolitik man sich sichert. Ja, so geht es da halt. Das machen Sie, das probieren Sie. Was mir nicht passt an deiner Rede, ist es nur. Also, dass sie doch nur deswegen in der Welt auf was stoßen, wo sie gerne einen Schirm hätten. Das ist schon so, dass bei den Deutschen, wie genauso wie bei Frankreich und USA, erstmal ein ganz einfaches Argument für sich, für diese Waffe gibt. Das ist nämlich, erinnert euch an diese Diskussion über Mururoa-Tests und so ein Zeug. Das ist erstmal das schlichte Argument. Mit der Waffe hat man als Waffe ein Kriegsentscheidungsinstrument in der Hand. Hat von daher nationale Freiheit im Führen von allen Sorten von Krieg, weil man immer jemandem gegenüber, der das Ding nicht hat, sagen kann, bitteschön, das mag zwar sein, dass die konventionelle Kriegslage für dich zurzeit gar nicht so schlecht aussieht, aber ich bin gar nicht auf die angewiesen zur Not. Also die Entwertung des Militärs bei jedem potenziellen Gegner, das ist erstmal das Argument für sich. Wenn es aber welche haben, und jetzt ist der Plural der Witz, dann gibt es schon unter Atommächten das komische Bedürfnis und schon gleich bei einer imperialistischen Macht, und es ist Deutschland ja ohne Atomwaffe, das Bedürfnis, diese Freiheit der anderen Macht politisch beeinflussen zu können. In der Kalkulation dieser Machtfreiheit einer Atommacht untergebracht zu sein. Das geht los vom Wissen, wie der die kalkuliert, wofür er sie einsetzt, bis dass er mit einem drüber redet, was er vorhat, dass man weiß, was einem da blühen kann, zu kann man sie nicht für eine gemeinsame Angelegenheit ins Kreuz gestellt bekommen, zum Beispiel zum Neutralisieren Russlands. Also nicht das nur machen. Dass die Deutschen darauf beschränkt sind zurzeit mit ihrer Politik, das kennen sie als Beschränkung. Dass man immer nur das Zweite macht, ne, das hat der Franz Josef Strauß mal atomares Versailles genannt. Übrigens liegt bei dem Thema Sache vor, das habe ich heute nicht besprochen, aber das fällt wieder unter, was ist die strategische Weltsicht, für die die NATO doch noch immer für ganz nützliche Einrichtung halten. In dieser Frage, wenn es schon kein Monopol auf das Scheißding gibt, das relative Monopol gegenüber dem Rest der Welt zu halten, das ist ein Dauerauftrag der NATO. Da gibt es immer Kapitel von, und für die Non-Proliferation ist die NATO zuständig. Das andere, insbesondere drittrangige Staaten, sowas nicht kriegen dürfen, da gibt es allen Ernstes gemeinsames imperialistisches Interesse. Oder zumindest vergemeinschaftbar. Das ist auch immer ein bisschen auf der Kippe, weil die Amis haben ja auch mal den Deutschen nachgesagt, sie wären unter anderem die es dem Saddam Hussein fast in die Hand gedrückt hätten. Also das fällt unter den Punkt, die NATO hat für ihre Mitglieder nach wie vor Bombenleistung zu bieten. Sie sind das Subjekt der Verteilung von Waffen auf der Welt. Von den Waffen, die wirklich was zählen.